Wir fuhren den ältesten Eimer von Hamburg bis nach Hawaii. Und lebensversichert war keiner von Hamburg bis nach Hawaii. Verschimmelt waren die Spinde und keine Schraube war neu. Und unter der Ankerrinde, da pfiffen die Ratten Ahoi. Auch Matrosen haben eine Heimat, und diese Heimat ist der Ozean. Auch Matrosen fahren in die Heimat, und diese Heimat ist die Reeperbahn. Doch wenn sie dann bei ihren Mädchen wohnen, packt sie sehr schnell die große Sehnsucht an. Denn die wahre Heimat der Matrosen, das ist und bleibt der weite Ozean. Wir fuhren im Sturm durch die Südsee, die Nacht war schwärzer als Teer. Es war zwischen Suez und Bombay, der Teufel war hinter uns her. Die See zerpeitschte die Brücke, der Schaum fiel dichter wie der Schnee. Der Mast brach splitternd in Stücke, der Teufel war um uns umher. Auch Matrosen haben eine Heimat, und diese Heimat ist der Ozean. Auch Matrosen fahren in die Heimat, und diese Heimat ist die Reeperbahn. Doch wenn sie dann bei ihren Mädchen wohnen, packt sie sehr schnell die große Sehnsucht an. Denn die wahre Heimat der Matrosen, das ist und bleibt der weite Ozean. Auch wenn sie dann bei ihren Mädchen wohnen, packt sie sehr schnell die große Sehnsucht an. Denn die wahre Heimat der Matrosen, das ist und bleibt der weite Ozean.